Gespräch 3. Du siehst so traurig aus. Was ist los mit dir, Justina? Ach, Marina, ich habe eine sehr schlechte Note in Mathe. Oh, das tut mir aber leid für dich. Ich lerne ja nie für die Schule, habe aber immer gute Noten. Doch jetzt habe ich eine 5. Die Klassenarbeit war echt so schwer. Sag mal, du bist doch so gut in Mathe. Könnten wir nicht mal zusammen Mathe lernen? Gerne, machen wir. Super. Danke, danke schön, Marina.